Abschnitt 4 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Mette. Mitternacht, durch ferne Schluchten klingt das Klosterglöcklein helle. Fromme Schläfer, schwarze Mönche, werdet wach in eurer Zelle. Werdet wach, ihr frommen Schläfer, von dem harten Strohsackbette. Ruft des Ordens strenge Regel in die Kirche zu der Mette. In die Kirche, wo die Pfeiler wie gebannte Hünen ragen, die das schwere Steingewölbe keichend auf den Schultern tragen, wo die stillen weißen Bilder an den grauen Wänden schimmern, wo im Chor die ew'ge Lampe und geweihte Kerzen flimmern. Jetzt, mein Lied, du scheue Jungfrau, an die Stirne leg den Finger, sinne nach, du musst mir nennen, all die Beter, all die Singer, Heimatland und Los der Männer, die da zu den Sitzen traten, und was jeder eben dachte, musst du raten und verraten. Alles, ob auch das und dieses herb und ungebührlich scheine, die du zeigst, sie waren Menschen, gute Menschen, wie ich meine. Ernstlich schritt herein der Greise, Abt Martin, voll Kraft und Würde, stumpf und stark, die Last der Jahre beugt ihn und des Amtes Bürde. Egberts Sohn des Sachsenherzogs, Frankenfürst vom Mutterblute, unter die Ardennenwölfe sprang er früh mit keggem Mute. In der Kämpfer dichte Knäuel sprang er kühn in 20 Schlachten. Roncesvalles im heißen Spanien lehrt ihn Zeit und Welt verachten. Roncesvalles, die Heiden tobten, Flammen sprühte Durindane, Olifant zerbarst im Trönen, dennoch sank die Kreuzesfahne. Und der Abt in manchem Traume ächzt er noch in Kampfeswettern, hört er seines jungen Kämpen letztes Jauchzen, letztes Schmettern. Durch die Heldenseele rauschte jetzt des Rolands Liedes Weise, wild und schmerzlich Vanitatum, Vanitas, erseufzt er leise. Marktwart drauf, der Vater Prior, echtes Reis vom Stamm der Sachsen, lichtes Haars mit blauen Augen, schulterbreit und hochgewachsen. Von der Lippe weich und üppig floss sein Bart in langen Locken, oft beim Krübeln durch die Finger glitten ihm die goldenen Flocken. Wo der Weser blaue Fluten durch das Felsentor sich bahnen, ihren Weg ins weite Flachland lag der Freihof seiner Ahnen. Wortgewandt und zungenfertig lernt er aller Männer Rede, scharf und schneidig zu gebrauchen, wußt er sie in mancher Fehde. Lust am Kampf im deutschen Herzen, deutsches Blut in jeder Ader, mit Romanen, welchen, Wenden, stritt er oft im harten Hader, aber schroffern Widersachern schrieb er gern im Jugenddrange seiner Meinung rote Runen mit dem Schwert auf Brust und Wange. Stiller war sein Mut geworden, nur wenn unversehens einer jenes Tags bei Werden dachte, jenes Bluttags schwarz wie keiner, fuhr er auf, die Augen blitzten, glüh vom Sachsen trotz dem Alten. Doch er konnte starken Willens seinen Zorn im Zügel halten, denn er dient in Mannentreue seinem Herzog, Gottes Sohne, der da führt das Kreuz im Banner und die blut'ge Dornenkrone. Sein Gemüt bewegten heute trübe, traurige Gedanken, die des Heilands Lehre brachten, Arges bringen einst die Franken. Denn er sah im Geist vom Westen droht Gewalttat, Raub und Fälschung, deutsches Rechts und deutscher Sitte, überflutende Verwelschung. Fern, noch fern, zum Hochaltare, hub er fromm die Seherblicke, Herr der Welt, in Gnaden füge meines Vaterlands Geschicke. Heribert, der bleiche Denker, folgt ihm nach mit sachten Schritten, wo die Mosel rauscht, da standen seines Heimatdorfes Hütten. In der gallischen Corbea saß der Jüngling viele Jahre, harrend, daß das nie erforschte, weiser Mund ihm offenbare. Die Gesetze, die der großen, die der kleinen Welt gebieten, bis er sich beschränkt und senkte in den Geist des Stakiriten. Jetzt erwog er das Problema, ob der Tugend milde Flamme aus Belehrung und Erfahrung oder aus dem Herzen stamme. Dann erschien der Vater Luthard, falkenäugig, hochgeschossen, edles Bluts im Habichtswalde war dies Tannenreis ersprossen. Früh gewöhnt an Weidmannswerke, trotz der Schul an Weidmannssprüche, war's ihm Freud und Pflicht zu schaffen, Vorrat in die Klosterküche. Und was Unhold trabt im Berge, Fuchs und Wolf, die schlimmen Plager, zu belisten und den Bären anzugehen im eigenen Lager. Dacht er jetzt, die Knospen schwillen, sollt es morgen nicht gelingen, auf der Pfalz im Tagesdämmern an den Auerhahn zu springen? Nach ihm trat herein der Riese, Pater Imo, traun dem Alten, stünden besser Helm und Brünne als des Chorhemds weiche Falten. Hüten mußt er seines Vaters Herden auf den Emmerauen, dort im Kampf mit einem Rostdieb ward ihm sein Gesicht zerhauen. Zwiegeteilt von Ohr zu Ohre, rot und blau erquoll die Narbe. Geh ins Kloster, armer Junge, Mädchen lieben bessere Farbe. Drauf in Winfrieds heil'gen Mauern ließ er gern sich unterrichten. Zwar Rabban, der kluge Meister, lobte sein Latein mitnichten. Doch begriff er schnell der Zahlen Heimlichkeit, mit Stab und Leine maß er, und zu festem Baue fügt er schicklich Holz und Steine. Als nun Abt Varin das neue Klosterhaus begann zu gründen, ging im Dienst der Werkerfahrne Frohsmuts nach 13 Linden. Jetzt, so dacht er, schwere Krankheit schenkt der Himmel dem Gesunden zur Genesung und dem Kranken zur Genesung schwere Wunden. Pater Bernhard war der Sechste, stammend aus den Prugterföhren, wo die Menschen Holzschuh tragen und von schwarzem Brot sich nähren. Blasse, blonde, stille Menschen, träumerische, ahnungsreiche, nächtlich flattern Geisterschemen durch die Heid um Moor und Teiche. Von des Vaters Strohdachkotten schied der Knab und suchte Ruhe. Hatuma, der milde Bischof, gab ihm Trost und Lederschuhe. Tankma hieß der fromme Priester, der dem eifervollen wehrte. Auch in stiller Klosterzelle fehlt ihm, was sein Herz begehrte. Nach des Himmels goldenen Häusern weint er jetzt, wie spät und früher, seufzend, wer doch Taubenflügel der gefangenen Seele liehe. Munter schritt ihm nach der Kecke Siegewart, des Osnings Hänge rauschten in die Brust des Knaben wilde, wunderliche Sänge. Mit den Sängen, mit der Fiedel, zog er weit von Gaun zu Gauen, strich zum Tanz den Freilingstöchtern und den stolzen Edelfrauen. Sah am Königshof des Großen Harun al-Raschids Gesandten an den großen Frankenkönig, den noch größern Elefanten. Auch ein Äfflein, dieser Affe, war der erste Aff im Norden. Menschheitsväter sind sie später und gemein im Land geworden. Saust dem müden Wandervogel quer der Sturmwind ins Gefieder, gern an Menschen ferner Stelle lässt er sich im Walde nieder. Siegewart, der ihre Fahrer flüchtend aus dem Weltgebrause, stellt ans Kirchtor Stab und Schuhe und erkor die stille Klause. Islands Falke kann die Kappe, Ring und Riemen, stumm verschmerzen. Unaufhaltsam bricht des Liedes Sprudel aus Poetenherzen. Auch im Kloster, deutsch und römisch, klangen Siegewarts Gesänge, doch am hellsten klang der Liebe Heimatlaut der Osninghänge. Jetzo durch den Kopf des Mönches flog ein Reimlein auf die Franken. O, wie wird der Prior lachen, und der Abt, wie wird er zanken? Hatto kam mit hoher Stirne und mit selig trunknen Blicken, Kind des Landes, wo am Hügel Rhein und Wein sich freundlich nicken. Ivo, sagt im Scherz die Mutter, hab in einer Rebenlaube ihn ernährt mit feurig süßem Must der Deides Heimer Traube. Früh gewidmet dem Altare trieb es ihn zu 13 Linden, heil'ger Hymnen und Sequenzen, Wort und Weise zu erfinden. Auch mit wohlgewählten Farben, in lebendig treuen Bildern, auf der Leinwand fromme Sage und Geschichte abzuschildern. Heute malt er in Gedanken, wie sein Held, der Todbesieger, glorreich auferstand und rückwärts taumelten die welschen Krieger. Drauf erschien der Pater Biso, dürr und schmal, gebückt zur Erde, Sprössling eines ungetauften Freilings in der Diemelbörde, der bei Donas Hammer fluchte, wenn im Feld der Weißkopf säumte, wenn er, statt ein Ross zu tummeln, unterm Schlehdorn lag und träumte, oder wenn er auf des Fremden Klausners Unterweisung lauschte, der mit schönen Südlandssagen ihm das durst'ge Herz berauschte. Halt den Frühlingswind am Flügel, wenn er schwärmt durch Buchenhallen. Kurze Zeit, der junge Sachse war ein Zögling von St. Gallen. Kurze Zeit, zu 13 Linden, schrieb das Mönchlein unverdrossen, Römerweisheit, Griechenweisheit, Band auf Band und Kloss auf Klossen. Heute mocht ihm wärmere Röte die gebleichte Wange malen, eben setzt ich Gloria Deo unter Tacitus Annalen. Beda war es, der ihm folgte, der Geliebte und Gelehrte, fern am Cheviot mit Vater ging er auf des Rotwilds Fährte, klomm zum Felsenhorst des Adlers, nahm der Wölfin ihre Jungen, brachte Moos und Kraut und Wurzeln heim von seinen Wanderungen. Und was Hirt und Jäger kennen, mancher Art Gesäm und Blüte, wohl erprobt, gepresst zu heilen, mancher Art durch Gottes Güte. Fromme Kunst des Leibs zu walten, frömmre Seelenschmerz zu lindern, beider pflog der gute Beda an den lieben Menschenkindern. Über dunkle Dinge grübelnd, dacht er jetzo, Runen lesen, Sprüche wispeln, Zauber kochen, ist ein heidnisch unhold Wesen. Doch die Kenntnis, heil zu wirken, durch die Macht des Blicks alleine, wie Karatrius der Vogel, oh, sie wäre schön wie keine. Schön, auch gut, du bannst das Arge, doch es trägt dir Fluch statt Segen. Lass mich, Herr, in Einfalt wandeln, helles Augs auf hellen Wegen. Künde nun mein Lied gebührlich auch der Klosterbrüder Namen, wie sie nach den würd'gen Vätern pflichtgetreu zur Mette kamen. Erstlich Hildegrim, der Große, auf dem Füllenhof am Deister, war er Lehrling bei dem klugen Hadubald, dem Mauermeister. Doch zu stark, zu derb, zu trutzig, stets verstrickt in Zank und Raufen, schlug er jeden Stein in Stücke, und der Alte ließ ihn laufen. Lange lief er durch die Lande, lief in Wallafrieds des Katten, Speergefolge bis zum weiten Mauerring der Tiberratten. Und die Römerinnen lachten, schritt er, ob der Julihitze, in der großen grauen Wildschuhe und der großen grauen Mütze. lachten, wenn des Leibes Länge er am Titusbogen zeigte und mit seinem roten Kopfe schier bis an die Wölbung reichte. Weiche, seidne Römerinnen, sammetweiche, Tiberkätzchen, gern am Fell des deutschen Bären hättet ihr versucht die Tätzchen. Ärgert ihn das Däumlingsvölkchen, war zu heiß die Wildschurkappe, hastig über Berg und Bäche lief zum Füllenhof der Knappe. Aber fremd im Heimatlande war er einsam und verdrossen, endlich, als des Laufens müde, fand er stillere Bankgenossen. Brauer ward er im Konvente, zwar nicht ganz so klug als billig, zwar nicht ganz so fein als nötig, doch beherzt und brav und willig. Weise sagen, vieles denken, muß der arme Kopf entgelten, weil er Durst und Kopfweh hasste, trank er gern und dachte selten. Doch den blinden Bruder Erich, der mit seinem lahmen Fuße achtlos ihm die Ferse streifte, knurrt er an mit rauem Gruße. Armer Sohn der reichen Nordmark, mußt er früh als Weise trauern, dienstbereit, ein wackrer Bursche, ward er groß bei Ulf dem Bauern. Pfeifend wußt er wilde Hengste, ungestüm und Trotz zu stillen, pfeifend von entlegner Weide herzulocken Stut und Füllen. Wanderlust, du krankes Heimweh, einem welschen Mann verdungen, führt er edle Holstenrosse fern nach Mailands Niederungen. Lustig läutend zog die Kuppel in des Holings Talgewinden, plötzlich brachen Raubgesellen, Wolfsgesichter aus den Gründen, kurzer Kampf und lange Wunden, tot der welsche Fahrtgenosse, tot im Grase sieben Knechte, und der Wald verschlang die Rosse. Erich saß mit einem Auge, denn das andre war durchstochen und von eines Schächers Keule Arm und Hüftgelenk zerbrochen. Spät am Abend fand ein Ziedler den Zerschlagnen, Hilfe spendet, Kraut und Band, doch blieb der Gute halb gelähmt und halb geblendet. Pförtner war er jetzt im Kloster, und als ihn der derbe Brauer unwirsch einen Maulwurf nannte, seufzt er tief und dacht in Trauer. Schöner war's die Marsch durchfliegen, im Galopp mit Peitschenknalle, flinke Füße, lahme Füße, in die Grube gehen sie alle. Hinter ihm der Bruder Waldram, der bei Stumpf mit kurzem Kragen, aus dem Hügelland der Engern, wo die Sattelhöfe lagen. Stark wie er gedieh keine Range in den weiten Sachsengauen, eisenfeste breite Kiefer zeigten den Beruf zum Kauen. Rühmt er gleich den großen Herzog, wie du Kind, als seinen Öhmen, mocht er lieber doch zum Löffel als zur Lanze sich bequemen. Lange sand sein lieber Vater, maß den breiten Kopf des Knaben, kann nicht auch ein Sattelmeier ein gelehrtes Söhnlein haben? Guter Waldram, Tag und Nächte kaut er grimmig an der Feder, Tag und Nächte an des Cato und Donatus hartem Leder. Jeden lassen milde Sterne schließlich doch sein Plätzchen finden. Küchenmeister ward der Brave im Konvent zu 13 Linden. An die Heimat dacht er gerne, dort im Land der Sattelmeier. Auf den Brüchen an der Else sucht man jetzt die Kiebitzeier. Fastenspeise, zwar genießbar, ist die Welt in manchen Stücken, und mir deucht zum Osterfeste, gibt es einen Hirschkalbsrücken. Hurtig folgt ihm Bruder Wido, so viel Märlein und Geschichten, Rätselfragen, Klosterscherze, wußte keiner zu berichten. Keiner wußte so behende, durch gewandtes Fingerbeugen, auszusprechen stumme Worte, wenn die Pflicht befahl zu schweigen. Aufwärts von der spitzen Nase strebte spitz das Brauenpärlein, aufwärts von dem spitzen Munde, spitz des gelben Bartes Härlein. Wo am Fuß der alten Iburg kocht und braust der Wunderbronnen, half er winterlang dem Vater nähn, was Sachsen Frauen gesponnen. Sommers trieb er Schaf und Ziege ins Gebirg, ins grüne Futter, doch zur Klosterzelle führten eigner Wunsch und Rat der Mutter. Glücklich warst du, kleiner Wido, was dein harmlos Herz verlangte, alles hattest du gefunden, eins nur war, wovor dir bangte. Vor der mißlich schweren Arbeit an dem Rock des langen Dicken, ungeheuern Pater Ivo mit dem ungeheuern Rücken. Bruder Eilrad schloss die Reihe, wo am Frieseninsel Strande zornig nagt die Nordseewoge, lief der Knab im Dünensande. Tapfres Volk erzieht das Wasser aus des Vaters Fischernachen, Schwertgenosse rauer Männer, sprang er auf des Wikings Drachen. Und bei Thor und Odin fluchend, fuhr er aus nach Beut und Ehre, zwischen Miklagard und Finnland, lustig durch die Sund und Meere. Jedem ist sein Tag beschieden, hoch im Nord, an Schottlands Klippen, brach der dunkle Wellenwühler, fortgeschleudert Hals und Rippen. Keichend stritt der junge Räuber mit den heißern Wasserwölfen, doch umsonst, umsonst beschwor er alle Götter, ihm zu helfen. Sinkend schrie er nach dem Kreuze, jedem ist sein Tag beschieden, Schiffbruch bracht ihn in den Hafen, Sturm und Streit zum rechten Frieden. Beda fand im Uferginster den erschöpften bleichen Schwimmer, pflegt und lehrt ihn, sanftern Lehrer, stillern Schüler gab es nimmer. Frommer Dienste, holder Pflichten hatten beide jetzt zu warten, Beda in der Krankenzelle, Eilrad in dem Klostergarten. Und nun beugt er sich und dachte, Alleluja, Willenthosen, trägt nur Schaum auf meinen Beeten, blühn der Liebe rote Rosen. Also, Sachsenkind und Fremder, traten ein die Ordensleute, jeder anders, alle einig, in dem einen edlen Streite. Alle einig, für des Kreuzes Banner bis zum Tod zu kämpfen, Leid zu lindern, Leid zu tragen und der Wünsche Gier zu dämpfen. Jetzt zu Gottes Preis und Ehre klang ihr Lied und jubelnd schallt es in die Berge weit und jubelnd aus den Bergen widerhallt es. Lobt den Herrn, ihr Wesen alle, all ihr Werke seiner Hände. Lobt den Herrn, denn er ist mächtig, gütig ist er ohne Ende. Lobt den Herrn, ihr Geisterscharen, die am Thron ihr kniet zu beten, Sonn und Mond, ihr Morgensterne, lobt den Herrn, ihr Abendröten. Lobt den Herrn, ihr Wind und Wolken, Donner, Blitz und Regengüsse. Lobt den Herrn, ihr großen Meere, all ihr Brunnen, all ihr Flüsse. Lobt den Herrn, der Erde Festen, Berg und Hügel hüpft vor Freude. Lobt ihn, Ackerflur und Wiese, lobt ihn, Wald und grüne Heide. Ihr Delfine und ihr Drachen, lobt den Herrn in Flut und Klüften, all ihr Tiere auf dem Felde, all ihr Vögel in den Lüften. Lobt den Herrn, ihr Menschenkinder, von Geschlechte zu Geschlechte, vom Aufgang zum Niedergange, all ihr Könige und Knechte, alle, die ihr hohen Hauptes, geht die weiten Erdenpfade. Lobt den Herrn für seine Treue, lobt den Herrn für seine Gnade. Denn, die ihr ihm bracht, die Treue, hielt er euch zu allen Stunden. Denn, die ihr verwirkt, der Gnade habt ihr reiches Maß gefunden. Als ihr lagt in euren Gräbern, tot im Geiste bei den Toten, euch zum Leben aufzuwecken, schickt er seines Heiles Boten. Als ihr weintet in der Wüste, heimzuführen die Verirrten, sandt er seinen Eingeborenen, ihn, den großen Völkerhirten, der euch zeigte, wo des Lebens Wasserbäche sich ergießen, wo am kühlen Zelt des Friedens Palmen stehen und Rosen sprießen. Lobt den Herrn, der euch errettet, von Geschlechte zu Geschlechte, lobt ihn, all ihr Menschenkinder, all ihr Könige und Knechte. Lobt den Herrn, ihr Wesen alle, all ihr Werke seiner Hände. Lobt den Herrn, denn er ist mächtig, gütig ist er ohne Ende. Gütig ist er ohne Ende, schallt und hallt es aus den Gründen. Und die ewige Lampe brannte hell im Chor zu 13 Linden. Ende von Abschnitt 4.